Der Dienst für den Heiland befriedigt das Herz, da findest du Freud, die himmlische Freud, ihm kenntlich zu trauen in Wonne und Schmerz. Es lohnt sich der Dienst für den Herrn, es lohnt sich zu dienen dem Herrn alle Zeit, er lohnt jeden Schritt, den wir gehen. Scheint der Weg auch zum Himmel beschwerlich und weit, er wird helfend zur Seite dir stehen. Es lohnt sich, ein Diener des Heilers zu sein, es lohnt sich die Treu, was immer es sei, der Reichtum der Gnade macht selig allein, es lohnt sich der Dienst für den Herrn. Es lohnt sich zu dienen dem Herrn alle Zeit, er lohnt jeden Schritt, den wir gehen. Scheint der Weg auch zum Himmel beschwerlich und weit, er wird helfend zur Seite dir stehen. Ob düstere Wolken verdunkeln den Pfad, ob gleich auch die Not die Seele bedroht, der köstliche Heiland lohnt jegliche Tat. Es lohnt sich der Dienst für den Herrn. Es lohnt sich zu dienen dem Herrn alle Zeit. Er lohnt jeden Schritt, den wir gehen. Scheint der Weg auch zum Himmel beschwerlich und weit. Er wird helfend zur Seite dir stehen.